Erst einige Pharisäer und Lehrer kamen zu Jesus. Sie kamen aus Jerusalem. Zweiter, sie sahen, dass einige Freunde von Jesus aßen, ohne ihre Hände zu waschen. Die Hände waren nicht sauber. Dritter, die Pharisäer und alle Juden waschen immer ihre Hände vor dem Essen. Das ist eine alte Regel. Vierter, wenn sie vom Markt kommen, waschen sie sich auch. Sie waschen auch ihre Becher und Töpfe. Fünfter, die Pharisäer und Lehrer fragten Jesus, warum waschen deine Freunde ihre Hände nicht vor dem Essen? Das ist eine alte Regel. Sechster, Jesus sagte, ihr seid Heuchler. Jesaja hat das schon gesagt, die Leute ehren mich mit dem Mund, aber ihr Herz ist nicht bei mir. Siebter, es ist sinnlos, mich zu ehren. Sie lernen nur Regeln von Menschen. Achter, ihr achtet nicht auf Gottes Gebote. Ihr haltet euch nur an die Regeln von Menschen. Neunter, Jesus sagte, ihr macht Gottes Gebote ungültig, damit eure Regeln wichtig sind. Zehnter, Moses hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und, wer seinen Vater oder seine Mutter schlecht behandelt, muss sterben. Elfter, aber ihr sagt, wenn jemand zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, ich gebe Gott etwas. Das kann dir nicht helfen. Zwölfter, dann muss er seinem Vater oder seiner Mutter nicht mehr helfen. Dreizehnter, so macht ihr Gottes Wort ungültig mit euren Regeln. Und ihr habt noch viele andere Regeln. Vierzehnter, Jesus rief die Leute wieder zu sich und sagte, hört mir alle zu und versteht. Fünfzehntes, nichts, was von außen in einen Menschen hineinkommt, kann ihn schlecht machen. Aber das, was aus dem Menschen herauskommt, macht ihn schlecht. Sechzehnter, wer Ohren hat, soll zuhören. Siebzehnter, Jesus ging von den Leuten weg und ging nach Hause. Seine Freunde fragten ihn, was das Gleichnis bedeutet. Achtzehnter, Jesus sagte, versteht ihr das auch nicht? Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in einen Menschen hineinkommt, ihn nicht schlecht machen kann? Neunzehnter, es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch. Dann geht es wieder hinaus, so werden alle Speisen sauber. Zwanzigster, Jesus sagte, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen schlecht. 21. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen schlechte Gedanken, sexuelle Sünden, Diebstahl, Mord, 22. Ehebruch, Gier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Stolz, Unvernunft. 23. All diese bösen Dinge kommen von innen und machen den Menschen schlecht. 24. Jesus ging weg und kam in das Gebiet von Tyrus. Er ging in ein Haus und wollte, dass es niemand merkt. Aber er konnte sich nicht verstecken. 25. Eine Frau hörte von ihm. Ihre kleine Tochter hatte einen bösen Geist. Die Frau kam und fiel vor Jesus nieder. 26. Die Frau war eine Griechin. Sie bat Jesus, den Dämon aus ihrer Tochter zu vertreiben. 27. Jesus sagte, lasst zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht gut, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden zu geben. 28. Aber sie antwortete, ja, Herr, aber die Hunde unter dem Tisch essen auch die Krümel der Kinder. 29. Jesus sagte, weil du das gesagt hast, geh nach Hause. Der Dämon ist aus deiner Tochter gegangen. 30. Sie ging nach Hause und fand ihr Kind im Bett liegen. Der Dämon war weg. 31. Jesus ging wieder weg von Tyrus. Er ging über Sidon zum See Galiläa, in das Gebiet der Dekapolis. 32. Dort brachten sie einen Mann zu Jesus. Er war taub und konnte nicht sprechen. Sie baten Jesus, ihm die Hand aufzulegen. 33. Jesus nahm ihn mit weg von den Leuten. Er steckte seine Finger in seine Ohren, spuckte und berührte seine Zunge. Dann schaute er zum Himmel. 34. Er seufzte und sagte, Ephata, das heißt, öffne dich, 35. Sofort konnte der Mann hören und seine Zunge war frei. Er konnte richtig sprechen. 36. Jesus sagte ihnen, sie sollen es niemandem erzählen. Aber je mehr er es ihnen sagte, desto mehr erzählten sie es. 37. Sie waren sehr erstaunt und sagten, er macht alles gut. Er lässt die Tauben hören und die Stummen sprechen.